Es zerreißt mich in tausend Teile, unbeschreiblich ist das Gefühl. Ich rieche meinen Kissen, es riecht doch immer nach dir. Ich will dich wieder küssen, ich will dich wieder spüren. Ich will zurück zu dir, ich will wieder deinen Atem fühlen, will mich in dir verlieren, in deinen Namen. Ich will zurück zu dir, ich will wieder deinen Atem fühlen. Was soll schon passieren, in deinen Namen? Du faszinierst mich auf eine Weise, unbeschreiblich ist das Gefühl. Wo sind die Mittel und Wege, die mich zu dir bringen? Es sind genau die Momente, die am schwersten sind. Ich will zurück zu dir.